生存跟知识里边拉上红绿灰线，三年从艰难在家发现你，我是黑色素奶奇迹， 一张 要变质， 一张 提个一些 flag， 一张一张一张一张。 Dankeschön. Jetzt ein Lied über Schauspieler. Menschen, die du nie wirklich kennenlernen kannst.